macht Spaß, das weiß jeder hier. Und aus diesem Grund brauchen wir jede Menge Bier. Vergesst die Moral, sie ist egal, sagt ihr phänomenal. Ist mir egal. Und freundliches Cowboys-Personal. Ist mir egal. Ob du uns hörst, denn digital. Ist mir egal. Jedes kitschige Frauenjournal. Ist mir egal. Und zu viel Werbung auf dem Fernsehkanal. Ist mir egal. Die reiche Krone, ihr tret aufs Gaspedal. Ist mir egal. Ob die Titten sind original. Ist mir egal. Was die Gelehrten sagen jedes Mal. Ist mir egal. Ob mein Chef sagt katastrophal. Ist mir egal. Wenn ich blank bin, ohne Kapital. Ist mir egal. Ob der Dreisatz ist proportional. Ist mir egal. Wer gewinnt bei der Miss World Wahl. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Du musst dein eigenes Leben leben, sonst fällst du nie auf. Denn die eigenen Entscheidungen, die hören ja nie auf. Denn im Lauf der Zeit wird der Schwachfug normal. Was zu alten Zeit erschien als anormal. Ist mir egal. Zu achten auf jede Kalorie. Ist mir egal. Wer sie leitet, die deutsche Industrie. Ist mir egal. Ob ich hab ein festes Alibi. Ist mir egal. Die ordentliche Bürokratie. Ist mir egal. Wer die Nase vorn hat beim Grand Prix. Ist mir egal. Der Aufschwung der Gastronomie. Ist mir egal. Die Knöllchen der Gendarmerie. Ist mir egal. Wer führt denn beim Film die Regie. Ist mir egal. Wo ich mich befindt in der Hierarchie. Ist mir egal. Wer sie hat die beste Technologie. Ist mir egal. Ob du bist in der Psychotherapie. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Wer kann mir die Entscheidung abnehmen? Lang ausschlafen oder lieber zur Arbeit gehen? Täglich stellt uns das Leben vor die Wahl. Doch wir machen uns nicht raus, ist uns voll egal. Ist mir egal. Die tägliche Sonntagsfahrerei. Ist mir egal. Die ganze Wichtigtuerei. Ist mir egal. Die jährliche Frühjahrsputzerei. Ist mir egal. Die Schleimer-Besserwisserei. Ist mir egal. Prüfungsstress, die ganze Büffelei. Ist mir egal. Oh, im Supermarkt die Kassendrängelei. Ist mir egal. Bei Onkel Doktor die ganze Warterei. Ist mir egal. Die teure Steuerbucherei. Macht dir keinen Kopf. Sondern feier heiter weiter. Hast du das gerafft? Na dann bist du schon gescheiter. Nie der Außenseiter, sondern allererste Wahl. Die Moral gecheckt? Nö. Tja. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, total egal. Ist mir egal, ist doch egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal, ist voll egal, Mann. Ist mir egal, ist doch egal. Ist mir egal, total egal, Mann. Egal, Mann, egal, Mann, egal, Mann. Ist doch scheißegal. Ist mir egal.